Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht wieder eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr mich sprechen wollt, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben kein festes Thema, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und heute gibt es noch eine Besonderheit. Am Ende der Sendung, kurz vor 2 Uhr, werde ich euch einen Mitarbeiter von mir vorstellen. Genauer gesagt, eine Mitarbeiterin. Und zwar eine meiner Psychologinnen, nämlich Elke Dunajski, weil sehr, sehr viele Leute schon gefragt haben, wer arbeitet da eigentlich im Hintergrund mit? Wir würden so gerne mal deine Leute kennenlernen. Und stellvertretend für all die emsigen Mitarbeiter im Hintergrund wird die Elke Dunajski nachher hier reinkommen und so ein bisschen erzählen, was sie im Hintergrund macht. Also das am Ende der Sendung. Jetzt seid ihr aber erstmal am Zug und ich bin gespannt auf Nick, 31 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian, und hallo. Ja, im Hintergrund von dem Team. Ja, die hören das alle mit jetzt. Was ist dein Thema, Nick? Sauberer Sex oder Sex im Internet. Sauberer Sex? Sauberer Sex. Absolut safer Sex. Safer Sex, ja, so kann man es auch nennen. Das ist so ein bisschen das Outen jetzt, so die letzte Phase, den letzten Schritt machen. Ja, also du bist Internet-Sexer. Ich bin Internet-Sexer mit meiner Frau und bin absolut süchtig danach geworden, weil das ist ein absolut klasse Medium. Ist das wahr? Jetzt erzähl uns bitte, was du... Und dann sogar noch zusammen mit deiner Frau da im Internet für Orgien treibst. Ja, es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Dieses Jahr im Urlaub, wir waren im Urlaub und haben da ein Pärchen kennengelernt, die eigentlich so eine Seite betreiben. Mhm. Nicht professionell, sondern eigentlich amateurhaft. Mhm. Und ja, irgendwann haben wir uns mit denen mal so ganz offen unterhalten. Wir kamen aufs Thema Sex und die erzählten dann, dass sie ja so eine Seite betreiben. Was heißt denn so eine Seite betreiben? Eine Amateurseite. So mit, haben sie Bilder drauf und... Also Aktfotos. Aktfotos. Pornos. Pornos, ja. Pornofotos. Pornografische Darstellung. Ja, so allen Lebenslagen. So, ja. Eigentlich alles, was man ja auch so über Tag macht. Nicht nur Bilder von den Genitalien, sondern eben einmal alles. Ach so, ja. Und ja, das fanden wir so interessant, dass wir uns dann irgendwann zusammengesetzt haben und gesagt, ja, das ist eine Sache für uns, das interessiert uns, weil ich genau aus der Computer begeistert. Und ja, dann ist der Gedanke geboren worden, eben uns Seite zu machen. Ja, und was bedeutet jetzt, so eine Seite zu haben? Da sehen wir jetzt, da können wir jetzt reinklicken, da sehen wir die Bildchen von euch und wie geht's dann weiter? Ja, du kannst bei uns Mitglied werden, also wir sind keine Abzockerseite, so wie vielen von diesem Schrott, wo ich persönlich mal von diesem Schrott-Nap, wo du dann Coins kaufen musst, sondern du bezahlst bei uns wirklich einen relativ geringen Monatsbeitrag. Aber man zahlt auch was. Du zahlst auch was, ja. So gut, nur zahle ich ja irgendwas und werde dann Mitglied bei euch. Ja. Was habe ich davon? Du kannst uns in etwa eine Stunde am Tag, manchmal sogar an zwei Stunden am Tag, kannst du uns zugucken, wie wir ja unsere Geilheit eigentlich dann vorgenießen. Wie? Ach, ihr seid mit so einer Kamera? Wir arbeiten mit so einer Kamera. Ah, das ist natürlich dann schon eine scharfe Geschichte. Das heißt, wir können uns ins Internet einklicken und sehen euch quasi wie im Fernsehen, nicht in einer so guten Qualität. Aber wir sehen euch wie in einem Fernseher agieren. Ja. Ne? Nackt agieren, das ist dann wirklich auch Porno, ne? Porno im Internet. Ja, wenn man es so krass sieht, ja. Natürlich, also, man muss es nicht krass sehen, man sieht es einfach, wie es ist. Also ihr schlaft miteinander und habt eine kleine Kamera und speist dieses ins Internet ein. Das ist richtig, ja. Ne? Zwei Stunden am Tag. Immer? An manchen Tagen zwei und an den Haupttagen eigentlich eine Stunde. Aha. Was kostet der Spaß denn für mich als Benutzer, wenn ich denn nun da mitmachen würde wollen? Also wir haben es darauf angelegt, dass wir eben anders sind, eben als diese ganzen... Webseiten, sage ich einfach. Also wir bieten keine 190er und wie gesagt, einen Monatsmitgliedsbeitrag. Von? Und der kostet seit 89 Mark. 89 Mark im Monat? Im Monat. Ist auch schon ganz gut, ne? Also knapp 100 Mark im Monat dahin zu blättern, nur am anderen beim zuzugucken. Na gut, also es ist ja eine freiwillige Sache. Ihr zwingt ja niemanden dazu. Ihr bietet es an und die Leute nutzen das. Wie viele Nutzer sind denn da? Also es ist unterschiedlich. Also wenn Petra und Peter da sind, die das eben, wie gesagt, schon ein paar Tage länger machen, sind teilweise bis zu 50 Leute im Chat. Es gibt geht da teilweise sehr, sehr persönlich zu. Mhm. Und diese Kamera ist aufgestellt bei euch zu Hause im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder eben in der Küche, je nachdem, wo wir gerade sind. Und mal so, heute haben wir mal Lust, so Sex in der Küche, das sollte unser Ding, das machen wir einfach mal. Also ihr macht das im Prinzip, ihr beide, deine Frau und du. Und wenn ihr Besuch bekommt von diesem Pärchen, dann ist das Pärchen dabei? Ist das dann ein Vierer oder macht das Pärchen das alleine? Nein, es macht das alleine, weil wir lieben eigentlich, wir hätten damals überlegt, im Swingerclub zu gehen. Mhm. Das war also nicht unser Ding, weil wir unsere Erotik persönlich ausleben wollen. Nur ist das ja schon eine ganz abgefahrene Sache, ne? Ihr seid ja die Mega-Exhibitionisten. Ja. Das ist ja genauso wie hier vor meiner Kamera, wenn ich hier jetzt loslegen würde, ne? So, man kann das ja vergleichen. Ja, das ist richtig. Also so, was turnt euch denn daran an, die Vorstellung, dass da 50, 60, vielleicht 100, irgendwann noch mehr Menschen euch bei eurem Sex zugucken? Das ist der absolute Megakick. Warum? Vielleicht ist das so eine, das ist eine ganz aus, ja, wir leben unsere Art so exhibitionistisch aus, gerade so absolut exhibitionistisch aus. Hm. Ja, ich mag schon, ich bohre immer bei solchen Phänomenen, das kann man rational nicht erklären, ne? Man kriegt da so einen Tick und so, also einen Kick, man hat den Tick und kriegt einen Kick, aber man kann es nicht erklären. Das ist eigentlich so im Glaskubus zum Beispiel in Hamburg, auf dem Marktplatz, das wäre der absolute Megakick, wo man weiß, dass da total viele Leute zugucken, ist aber nicht machbar, weil wir eigentlich schon einen großen Wert auf Jugendschutz legen und gucken, dass das alles rechtlich abläuft. Sag mal, ihr seid erkennbar, ne? Also ja, aber habt ihr Masken, tragt ihr Masken währenddessen? Nein. Also man kann euch auf der Straße wiedererkennen und sagen, ha, du warst der gestern keinen hochgekriegt hat oder so. Ja, so. Ne? Ist das schon mal passiert? Seid ihr schon mal wiedererkannt worden auf der Straße? Nein, eigentlich nicht. Dafür sind es noch zu wenige, ne, die das gucken. Es sind einfach zu wenige. Mhm. Habt ihr denn auch noch Sexualität mit euch alleine, so schön kuschelig unter der Bettdecke? Ja, was auch. Wie würde ich sagen, Naturgirl. Also es gibt schon Tage, da treiben wir es zwei, dreimal und es gibt Tage, dann treiben wir es eben so einmal. Also es ist so kein Zwang. Wir haben zwar einen Stundenplan auf unserer Seite und an dem wir uns dann schon versuchen zu halten. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt 80, 89 Mark euch bezahle im Monat, ne, dann will ich auch zu all den Zeiten, die angeboten sind von euch da auch in Action sehen. Da wirst du auch immer was sehen. Das heißt, ihr seid schon, ist das wirklich immer live oder spielt ihr da auch schon mal gerne Kassette ein? Nein. Also das ist ein absolutes Muss, wir sind permanent live. Ja. Es ist ein Pärchen, wir sind zurzeit mit drei Pärchen bei Kuppel. Wenn wir es nicht schaffen, dann rufen wir vorher an und sagen, es klappt heute nicht. Ich kriege heute keinen hoch, das passiert, das ist menschlich. Ja. Und dann übernehmen die unsere Cam. Ja, verstehe. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Also wir machen das seit dem 16.11., wir sind relativ neu auf dem Server. Ja. Es ist natürlich eine hochattraktive Geschichte vielleicht. Man hat seinen Spaß und verdient dann auch Kohle dabei, ne? Und kriegt den richtigen Thrill dazu. Ja und nein. Also Spaß macht das auf jeden Fall. Also man verdient nicht die Megakohle dabei. Ja, ist klar. Wir haben schon 600 bis 800 Mark Telefonkosten im Monat. Mhm. Also eine Seite muss gepflegt werden. Und sag mir bitte noch, was du beruflich machst. Ich bin im öffentlichen Leben tätig. Im öffentlichen Leben bist du tätig? Im öffentlichen Leben tätig. Also man könnte mich durchaus mit einer sehr bekannten Uniform auf der Straße sehen und anschauen. Ehrlich? Und kriegst du da keinen Ärger mit deinem Arbeitgeber, mit Herrn Schilly zum Beispiel? Das könnte, wenn das rauskäme, dann gibt es mächtig Stress, aber ich denke, Covid macht einfach so viel Spaß, dass ich eben mal, man muss auch ein bisschen Risiko eingehen. Könnte Ärger geben. Und deine Frau, ist die auch berufstätig? Meine Frau ist nicht berufstätig. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Dann wird es auch noch ein neues Problem geben wahrscheinlich, ne? Wenn ihr Kinder hättet und die ein bisschen älter wären. Das ist eine ganz andere Fragekonstellation zu bedenken, ne? Aber das ist ja noch nicht aktuell bei euch. Das ist noch nicht aktuell, aber ich denke, es ist eine Sache, wie man damit umgeht. Natürlich, ja, ist schon klar. Sexualität ist eine offene Sache. Gut, aber Pornografie ist dann noch wieder eine andere Kiste. Dann, klar, dass man sein Kind oder seine Kinder nicht ins Schlafzimmer einlädt. Also, das war der Mega-Exhibitionist Nick, der auch stellvertretend für seine Frau gesprochen hat. Ja, und für die anderen Pärchen natürlich auch. Für die anderen Pärchen auch, ja. Eine Frage noch. Steht man da so auch unter, irgendwie so ein bisschen unter Zugzwang, also, weiß ich, immer gut trainiert zu sein, immer gut auszusehen? Wenn ihr habt ja dann fast täglich einen öffentlichen Auftritt. Gehst du ins Fitnessstudio zum Beispiel? Nein. Das nicht. Gehst du ins Fitnessstudio, wenn du mit deinem Freund oder mit deiner Freundin Sex hast, am Strand, im Sommer? Ja, da guckt aber auch keiner zu. Weißt du doch gar nicht. Ja, vielleicht hat man dich schon öfters gesehen, als du denkst. Ach, jetzt verunsichere mich nicht völlig. Nein, das glaube ich nicht. Also wenn, dann, da habe ich schon Auge drauf. Aber du weißt, man weiß es natürlich letztendlich nicht, du hast recht. Ja, also ihr geht da ganz normal ran. Wir gehen da ganz normal ran, also wir teilen uns nicht oder... Ein bisschen Schamhaarfrisur vielleicht, ein bisschen Löckchen unten oder das auch nicht? Nee, eigentlich nicht. Warum? Alles ganz normal. Alles ganz normal. Danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss, Nick. Eine Bitte hätte ich noch. Wir hätten gerne Autogramm. Ja. Ja, leg mal bitte auf und wir rufen dich zurück. Alles klar. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ihr dürft nicht entnervt sein, ihr Stammzuschauer, mit den Autogrammkarten. Es geht leider nicht anders zu handeln. Ich muss immer diesen Spruch sagen. Luise. Was für ein schöner alter Name. Und 19 Jahre ist sie erst alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Luise. Hallo, ich hätte mal eine Tante, Luise. Ja, ich habe zwei Großmütter. Luise, bist aber du egal. Zufrieden mit dem Namen? Ich habe es meinen Eltern verziehen. Nein, aber er ist schön. Er ist wirklich richtig schön. Ja, es gibt nur wenige Leute, die so heißen. Das ja, ist heute haben die all die ganzen kitschigen Modenamen, ne? Mhm. Das sind schöne, klassische Namen, die muss man hegen und pflegen. Ja, stimmt. So, jetzt aber zu deinem Thema. Mhm. Mein Thema ist BDSM. W? BDSM. W, B, D? B, D, S und M. So. Also S und M, das ist ja meistens bekannter. WBDSM. WBDSM, ne? Nee, ohne das W vorne dran. Ach, und das W. Das B steht für Bondage, das D steht für Disziplin. Ja. Und das S und M steht für Sadomasochismus oder so. Submissiv. Oh weia, oh weia. Wir verstehen alle nur Bahnen. Also eine ganze Reihe von Abkürzungen, die unter diesen vier Buchstaben zusammengefasst werden. Sag uns doch mal ganz für Doofe auf Deutsch. Was steckt hinter BDSM? Luise. Also B für Bondage, das Fesseln. Ja, Fesseln, ja. D ist für Domination oder Disziplin. Ja, Disziplin. Fesseln, Disziplin. Oder Domination, das ist nicht ganz klar. Und viele Leute verstehen darunter, was sie halt wollen. Mhm. Und S... M ist Sadomasochismus. Also die Sachen, die beim Sex wehtun und dass andere Leute das geil finden. Das hast du ganz schön erklärt jetzt alles. ist Luise so drauf? Ja. Ehrlich? Mit 19 Jahren schon Bondage und sowas? Ja, das ist so. Ich habe das entdeckt mit ziemlich jungen Jahren, aber natürlich habe ich die Begriffe nicht gekannt dafür. Du sagst mit ziemlich jungen Jahren, du bist 19 Jahre. Wann hast du es denn entdeckt? Dankeschön. Also so mit 15, 16 habe ich das schon gewusst. Wie denn? Angefangen hat das eigentlich ganz früh so mit den Indianerspielen, ne? Mit so Fesseln am Marterpfahl. Hast du schon abgestöhnt bei? Fesselt mich bitte nochmal. Wie bitte? Und du hast dann gerufen zu den Kindern, fesselt mich nochmal und noch fester und so. Ja, nein, also so war das natürlich nicht. Aber so, wenn wir sowas gespielt haben... Ja, aber kann ich verstehen, dass man da schon so ein ganz klein bisschen Gespür kriegt dafür. Genau, ne? das ist schon irgendwie schön. Mhm. Und ich bin halt eher der Part, der so submissiv ist, also oder devot, wie manche sagen, also unterworfen werden will. Mhm. Und ich habe also schon immer gespürt, dass es irgendwie anders ist. Du möchtest unterworfen werden. Luise möchte gern hart gefesselt werden, ne? Diszipliniert werden. Ne? Ja, genau so könnte man Und sagen. Wenn Luise dann auf dem Boden gefesselt liegt, ich spinne jetzt mal so, ne? Ja. Hat Luise es auch gerne, wenn man ihr vielleicht heißen Kerzenwachs auf die Brüste träufelt? So? Genau. Ehrlich? Genau. Wow, du hast richtig Ahnung. Das ist ja toll. Wo? Nee, also so ist das. Das ist genau so. Das ist natürlich nicht alles, aber das sind schon die Fantasien von. Was sind denn deine schönsten Fantasien oder gar Erlebnisse diesbezüglich? Sofern man das so erzählen kann in der Öffentlichkeit. Ja, also was kann man denn da mal erzählen? Du kannst es nur andeuten. Zum Beispiel, wenn ich schlafe und dann zu erwachen und gefesselt zu sein oder gerade dabei zu sein, gefesselt zu werden und so vollkommen hilflos zu sein und dem Partner vertrauen zu müssen eben, dass man genau weiß, was macht er mit dir oder eben auch nicht genau weiß, was macht er mit dir. Das ist dann gerade das Spannende daran. Also ich lag gerade mit dem Kerzenwachs schon gut, ne? Ja, genau. Gibt es denn so andere, so magst du auch gerne gestochen werden oder was ist so gebrannt oder was ist da so für seltsame Dinge? Das sind Themen, die erfordern eigentlich viel, viel Vorbereitungsarbeit und gerade was Brandings angeht oder Cutting, also Schneiden und Brennen, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden und ich denke, solche Sachen sollte man echt den professionellen Leuten überlassen oder diejenigen, die sich damit schon lange auseinandergesetzt haben. So, hast du denn jetzt Partner, mit denen du das praktizieren kannst? Dazu muss ich sagen, ich bin noch nicht so super lange in der Szene und ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich meine, das ist ja irgendwo logisch. Klar, ja, deswegen frage ich das auch. Ja, ich habe das auch ausprobiert und es gibt auch viele nette Menschen, mit denen man das machen kann. Ich muss dazu sagen, BDSMler sind eigentlich ganz, ganz normale Leute, wie du und ich. Das höre ich schon, du bist auch ein ganz normales Mädel. Ja, ja. Aber da, stille Wasser sind tief, ne? Wenn man das so sagt. Genau, das normale Wasser. Gar nicht auf. Nein, aber dass die Leute schwarz angezogen sind oder so. Ach so, die sind schwarz angezogen. Du auch? Manchmal. Aber nicht? Naja, ja, ab und zu und meistens doch. Man würde auf der Straße denken, das ist eine ganz brave Luise. Ja. Eine ganz normale, ne? Bis man sich näher mit mir befasst. Das ist mir klar. Ja, aber die Frage war jetzt, gehst du denn in so Clubs oder hast du einen Freund oder einen Freundeskreis, mit denen du das machen kannst? Also ich habe einen SM-Stammtisch hier in Aachen. Ich komme aus Aachen. In Aachen gibt es einen SM-Stammtisch. Ja, das ist ganz hoch, du startest einen Sündenpool. Total, das ist ja wirklich Wahnsinn. Nein, also es gibt nur ziemlich wenige eigentlich. Moment, ein SM-Stammtisch in Aachen. Wer, ja, das ging auch übers Internet im Übrigen. Ah, ja, das und die habe ich auch übers Netz gefunden, wie überhaupt die ganze Sache angefangen hat eigentlich übers Internet. Und wo, die ist keine Namen, ich will nur so die Lokalität beschrieben haben. Ist es eine ganz normale Kneipe? Ganz normales Kneipe. Café, Restaurant, klein, gemütlich. Wie viele Leute treffen sich da? Also heute war er gerade wieder und wir waren heute so 20 Leute. 20 Leute, so viele. Und sind die in deinem Alter oder älter? Älter. Also ich bin im Moment die Jüngste. So, kann ich mir das nicht vorstellen, man sitzt ja an einem SM-Stammtisch. Was redet man denn da? Redet man sich da geil, was man alles machen kann? Oder wie? Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal reden die Leute nur über ihre neuen PCs und Handys. Mhm. Und manchmal reden wir über Kerzenwachs und über Peitschen und wie eine gute neunschwänzige Katze gebaut sein muss, damit die auch... Wie bitte? Eine neunschwänzige Katze? Ist das eine Peitsche oder wie? Ja, genau. So. Aber dann kann ich mir vorstellen, wenn man da 3 Stunden am Stammtisch sich heiß geredet hat, ist man noch ganz rattig. Was macht man denn dann? Ja, wir fallen natürlich wild übereinander her. Was meinst du? Nein, natürlich nicht. Aber im Ernst, finden sich denn dann auch vielleicht Pärchen, die dann doch gemeinsam irgendwo hingehen? Oder? Ja, also... Es ist ganz unterschiedlich. Manche Pärchen, die finden sich erst über solche Gelegenheiten oder über die Feten. Mhm. Manche kennen sich auch vorher und dann wird der eine Partner halt eingeweiht. Mhm. Das kann auch sehr, sehr schief gehen. Das kann auch natürlich sein, dass der dann nicht mitmacht. Aber es gibt Pärchen und es gibt auch viele Solo-Leute. Mhm. Ist das denn schon mal passiert? Bist du heute Abend mit jemandem irgendwo hingegangen nach dem Stammtisch? Nein. Du bist direkt nach Hause gegangen und hast gedacht, ins Kino gegangen. Ins Kino und dann rufe ich den Domian an, hast du dir vorgenommen. Ja, so ähnlich. Wenn man einmal so in diese Kreise hineingestochen ist, dann hat man so seine Multiplikatoren wahrscheinlich, ne? Man lernt den kennen und jenen und hört da von der Party und so. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, es ist wundervoll, endlich zu erfahren, dass ich nicht mehr die Einzige bin. Mhm. Es ist wie wenn man auf einem Stück von der Insel lebt, sein Stück Strand, sein ganzes Leben bisher nur gekannt hat und plötzlich entdeckt, man muss mal ein paar Meter weitergehen und es gibt genauso Leute, denen es ganz genauso geht. Also Luise, das sagen mir auch ganz oft Anrufer hier oder Leute, die mir schreiben, die schreiben mir dann auch, da war jemand in deiner Sendung, hat das und das erzählt und seitdem weiß ich bin nicht alleine. Egal, ob es jetzt eine sehr traurige, tragische, vielleicht eine Krankheit ist oder halt auch irgendeine sexuelle Affinität, ne? Ja, ich denke, die Leute, du kannst das da nichts dagegen machen. Mhm. Und es ist in mir drin, es ist ein Teil von meinem Leben und den möchte ich nicht mehr missen. Du hast es richtig akzeptiert. Das ist wunderschön. Mhm. Hast du denn auch richtig gute Erlebnisse auch schon gehabt oder ist es doch eher noch so Theorie und ja so? Also so richtige harte Sessions, also habe ich noch nicht erlebt, muss ich sagen. Halbharte aber. Aber so gesehen und zugeschaut und nachempfunden und halbharte Sachen. Achso, du warst selbst so richtig noch nicht dabei, nur als Zuschauerin. Ja, genau. Weil es dauert auch eine Zeit, bis man sich das traut. Ne? Und man muss auch viel Vertrauen aufbauen. Man kann nicht das alte Rezept nehmen, nimm einen Masochisten und einen Sadisten und eine Peitsche natürlich und dann viel Spaß. Ja, ja. Sondern man muss einen Partner finden, dem man vertrauen kann und mit dem das gut geht. Und man muss selber ein gutes Gefühl dabei haben, sonst würde ich das nie jemandem raten, das zu tun. Stichwort Partner. Nun könnte ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da jemanden zu finden, in dem man mit dem man das teilt und in dem man sich auch richtig verlieben kann. Ja, das stimmt natürlich. Super schwierig, ne? Ja, das ist auch ein großes Thema bei allen BDSM-Lern, weil Partner finden, entweder man hat schon einen Partner, also einen Vanilla-Partner, wie wir das so sagen. Ein Vanilla-Partner? Jemanden, der nicht in die BDSM-Szene involviert ist. Wie nennt man einen Vanille-Partner? Vanilla. Vanilla. Das sind die Leute, die halt... Stinknormal sind. Stinos, genau. Das hätte ich sie aus dem Mund genommen. Und dann steht man natürlich vor dem Problem, Mann oder Frau, wie auch immer. Ja. Entweder sagst du es dem Partner, sagst du es ihm nicht, macht er mit, macht er nicht mit. Mhm. Oder es gibt Leute, die halten das dann ganz geheim, die führen dann so eine Art Doppelleben. Kenne ich auch alles, habe ich hier schon alles gehört. Und dann gibt es natürlich die Lifestyle-BDSMler, die das richtig leben. Das sind dann 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche Beziehungen. Das heißt, also Herr und Sklavin oder Herrin und Sklave. Ich merke, du bist aber richtig gut informiert über alles, auch vom Vokabular her. So. Könntest du dir denn vorstellen, auch eine, ich sage das immer in Anführungszeichen, normale Sexualität zu praktizieren, ja, mit einem geliebten Menschen? Natürlich. Also. Aber du hast gerade gesagt, das ist so sehr in dir verwurzelt, auf Dauer ging das doch dann auch nicht. Also Blümchensex ist auch immer möglich und das ist auch gar schön. Also nach einer Fete und nach einer Party, dann sehne ich mich eigentlich nach nichts anderem, nach meiner Couch und einem schönen warmen Pulli. Also hast du in der richtigen harten Session, dann darf auch Blümchensex angesagt sein. Genau, dann darf man auch kuscheln und das ist auch sehr beliebt. Ja gut, aber das sind ganz große Kuscheler allesamt. Ja. Und allerdings ist es natürlich ideal, einen Partner zu finden, den man erstens liebt und mit dem man sich vorstellen kann zu leben und zweitens, der diese Interessen teilt. Klar, ja. Ich wünsche dir so einen Partner. Wie bitte? Ich wünsche dir so einen Partner, dass du den findest. Ganz lieb von dir. Ja. Nur, ich muss auch noch dazu sagen, bei allem, was man tut, dann muss man den Grundsatz beherzigen, dass es safe, sane und consensual sein muss. Also gesund und mit gesundem Menschenverstand, sicher und einwillig. Also, dass beide Partner nur das tun, was sie tun wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist klar. Allerdings, es kann total schön sein, Schmerz und Lust zusammen zu empfinden, im selben Moment. Das ist so ein geiles Gefühl. Luise, du kommst in Schwärmen, nicht, dass du uns noch ansteckst. Und wir werden alle auch BDSMler. Genau. Also ich wünsche dir so einen Partner. Das ist ganz lieb von dir, Dankeschön. Dass das alles ineinander greift. Und überleg doch mal, ob ihr nicht vielleicht auch ein paar deutsche Worte findet. Man, das prasselt ja alles an einem vorbei, was ihr da so an Fachbegriffen habt. Deutsche Worte? Für was? Für die ganzen Geschichten, die du gerade erzählt hast. Ist ein anderes Thema. Oh, ja, das ist noch eine Aufgabe, die steht uns noch bevor. Genau. Das alles in ein vernünftiges, deutsches, verständliches Vokabular zu kleiden, dass alle Leute das verstehen. Genau. Aber es ist nichts Unheimliches oder so. Nein, das haben wir auch verstanden. Es kommt ein bisschen unwirklich vor, aber es gibt uns und wir sind alle stolz darauf. Alles Gute. Gut. Tschüss, Luise. Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat sie mir gerade das Stichwort geliefert. Wir machen heute mal keine richtige kompakte Postecke, sondern ich lese euch zwischendurch mal ein bisschen was vor, das passt jetzt gerade so schön. Ich habe einen Brief bekommen von Petra aus Hofheim, aus dem Taunus. Und die sagt, hallo Jürgen, ich finde es sehr gut, dass du dem pseudo-englischen Imponiergefasel sehr kritisch gegenüberstehst. Meine Mutter zum Beispiel hat nie Englisch gelernt und versteht manche dieser Worte gar nicht. Damit du nicht immer den kleinen Hirsch hier vorne vor deinem Schild, vor das Free-Call-Schild stellen musst, habe ich dir einen Überkleber gemacht. Wenn du willst, kannst du ihn ja draufkleben. Für die Radiohörer, dieser Überkleber, doch das zu lesen, kostet nichts. Ist allerdings ein bisschen groß. Mal gucken, ob wir den vielleicht ein bisschen verkleinern und dann können wir den da draufkleben. Dann hat mir meine treue Zuschauerin Brigitte geschrieben. Brigitte wohnt in Frankfurt. Die schreibt, lieber Jürgen Domian, Kompliment für deine Sendung. Ich habe aber einen großen Wunsch. Bitte macht die lila Lampe aus. Die lila Lampe aus. Wenn sie brennt, ist deine eine Schulter angestrahlt, und zwar lila. Am scheußlichsten sehen deine Hände aus, wenn sie in den lila Bereich kommen. Die Lampe brennt nicht immer, aber öfter, zum Beispiel auch bei der Sendung mit Stefan Raab. Ich sehe hier keine lila Lampe, Brigitte. Es gibt eine blaue, das ist ganz hinten. Aber das ist ja ganz weit hinten. Hier ist nichts lila. Hier ist alles nur so weiß-gelblich eingeleuchtet. Ich vermute, Brigitte, das liegt an deinem Fernseher und nicht hier irgendwie an mir, also an uns. Es gibt, ich verspreche es, mein Ehrenwort, hier keine lila Lampe. Wer von euch auch eine lila Lampe sieht, sollte sich hier vielleicht melden. Das nehmen wir jetzt auch noch. Das ist nämlich was sehr Kritisches. Und zwar von Jürgen aus Böblingen. Und Jürgen aus Böblingen schreibt, sehr geehrter Herr Domian, als nachtkreativer Mensch habe ich regelmäßig die Gelegenheit, Ihre sehr interessante Sendung zu verfolgen. Ganz besonders schätzte ich bisher Ihre sichtbar ehrlich gemeinte Einfühlsamkeit und die Herzlichkeit, die sie diesen meist, salopp gesagt, armen Würstchen, das will ich nicht so unterstreichen, entgegenbringen. Aber alles hat seine Grenzen. Die Tatsache, dass sie sich geschlagene 10 Minuten neulich mit einem abgrundtiefen, menschenverachtenden Schwein wie diesem Geldeintreiber locker unterhalten, ist schon schlimm genug. Dass sie diesem uneinsichtigen Schwerverbrecher aber auch noch ihr Autogramm geben, ist absolut schockierend und lässt mich doch an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln. Also, zu diesem Thema, lieber Jürgen und all die, die dabei waren. Teilweise ziehe ich mir diese Kritik wirklich an und den Schuh an. Ich war auch zu freundlich zu dem und das lag daran, weil der anfänglich auch sehr, überhaupt eigentlich sehr, sehr, ja, auch fast schon freundlich wirkte und ich da auch nicht so ganz empört war. Hinterher habe ich mir überlegt, das ist ja schon ein starker Tobak, was er da erzählt hat. Mit dem hättest du härter umspringen können. Also den Schuh, wie gesagt, ziehe ich mir an. Ich hätte mit dem härter ins Gericht gehen müssen, obwohl ich es inhaltlich gesagt habe, aber ich war halt vielleicht doch ein bisschen zu freundlich. Und mit dem Autogramm habe ich nicht drüber nachgedacht. Haben Sie oder hast du auch recht? Finde ich aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich nicht scharfer an den rangegangen bin. Also die Kritik stimmt. Jetzt machen wir ein Päuschen mit der Postecke und machen ganz einfach weiter mit Matthias. Und Matthias ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Matthias, dein Thema. Also mein Thema ist, du hattest am Montag, war das, glaube ich, auch aufgerufen, woran denke ich, wenn ich Sex mache. So tat ich es, ja. Und ich denke an Sex, an junge Mädchen. Sag bloß. Ja. Jetzt wäre das ja alles noch im guten Bereich, wenn du an junge Mädchen an sich denkst. Jetzt frage ich mich natürlich, wie jung sind diese Mädchen? 14, 15, 16, dem Dreh rum. Mhm. Auch noch jünger? Nein. Mhm. Aber ab 14 geht's schon los. Ja. Da ist ja nun schon die Grenze definitiv überschritten. Richtig. Da habe ich Angst vor. Mhm. Ich weiß nicht, woher es kommt. Mhm. Ist das, hast du diese Fantasien immer schon gehabt? Das weiß ich nicht genau. Nur umso älter ich werde, umso schlimmer wird das. Mhm. Hast du denn auch eine Beziehung oder Beziehungen schon gehabt zu Frauen? Ja. Im Moment auch? Im Moment nicht. Mhm. Wie alt waren die Frauen? Älter, so 25 bis 30. Mhm. Also ganz normaler Alter. Mhm. Hat dir das denn... war das für dich sexuell befriedigend oder dann eher doch nicht? Eher doch nicht. Mhm. Du hast Angst, dass für was konkret genau hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich nicht normal bin. Mhm. Weil das ist nicht normal. Mhm. Und du hast Angst, dass du dich eventuell mal an einem jungen Mädchen vergreifen könntest? Kann ich nicht genau sagen, aber da es kann vielleicht sein. Aber ich tue sowas, finde ich absolut normal, ist das furchtbar. Mhm. Aber diese Angst ist schon auch irgendwie in dir drin. Und wahrscheinlich hättest du dich auch sonst gar nicht hier bei mir gemeldet. Ja, richtig. Mhm. Ich finde das sehr lobenswert, dass du das tust, Matthias. Mhm. Und dass du das so selbst auch überdenkst und die Gefahr auch siehst, die eventuell damit verbunden ist. Es kann ja sein, dass dieser Drang immer größer wird und du in 5 Jahren so unter Druck stehst, dass du wirklich mal irgendwann ein 14- oder 13-jähriges Mädchen anbaggerst und sexuell verführst. Das ist richtig. Mhm. Hast du mit irgendjemandem mal darüber geredet? Du bist der Erste. Mhm. Du hast auch nicht mit deinen Beziehungen damals darüber gesprochen. Nein, ich habe Angst, dass man mich für verrückt erklärt oder abstempelt. Mhm. Also noch stempelt man dich nicht ab. Und ich unterstreiche nochmal, dass ich das sehr, sehr gut finde und das respektiere, dass du dich äußerst und dich hier zum Beispiel gemeldet hast. Ich hatte zum Beispiel auch sehr große Angst, bei dir anzurufen, weil ich weiß, ich kenne deine Sendung, verfolge dir oft, wie du zu diesem Thema stehst. Mhm. Ja, dann weißt du aber auch, wie ich über Leute denke, die auch selbstkritisch an sich herangehen in dieser Thematik. Das weißt du auch. Ich habe ja auch schon mit Leuten geredet, die gesagt haben, naja, ich habe Vorstellungen, ich will gerne mit Kindern Sex haben, warum nicht, das gehört dazu und da ticke ich aus, das weißt du. Das weiß ich, das weiß ich ganz genau. Ja, ich weiß, da war mal irgendein Fall, den habe ich da mal auch mitgekriegt und Da hast du natürlich, das habe ich mitgekriegt, mhm. Ich weiß. Mhm. Also, Matthias, ich finde, dass du, wenn du diese Signale in dir so ernst nimmst und sie scheinen sehr, sehr stark zu sein, wenn du dich schon hier äußerst und anrufst, in der Öffentlichkeit drüber redest, mit mir redest, obwohl du Angst gehabt hast, dass ich dich hier irgendwie fertig mache, möchte ich dir ganz dringend anempfehlen, dich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Ganz dringend. Vielleicht in eine Sexualtherapie. Ja, deswegen rufe ich auch an, mhm. Weil ich halte das alleine so nicht durch. Mhm. Ist es denn so, dass du jetzt sogar manchmal schon in Versuchung gerätst, wenn du irgendwo draußen bist, im Sommer auf der Straße junge Mädchen siehst, Kinder sind das ja teilweise noch? Nee. Aber du guckst hin? Ja, sicher. Und du guckst begehrlich hin? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall denkst du dir beim Sex, auch wenn du onanierst, denkst du an so ganz, ganz junge Mädchen. Mhm. Mhm. Matthias, du hast gerade mitbekommen, heute Abend ist die Elke Dunajski hier, meine Psychologin. Ja. Ich möchte, dass du mit ihr redest und sie wird dir Tipps geben, wie du eine solche Therapie einfädeln kannst und wie du an einen guten Therapeuten kommst. Okay? Mhm. Du kennst das Verfahren, du legst bitte auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute und nochmals Respekt, dass du dich gemeldet hast. In Ordnung. Okay, tschüss Matthias. Tschüss Jürgen. Tschüss. 1.31 Uhr und 12 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32, 12 Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow, der WDR Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer, habe ich heute noch gar nicht gesagt, glaube ich, 0800 5678 110. Bevor es jetzt weitergeht, der zweite Teil unserer Postecke und da schreibt mir, der mailt mir... Andreas, hallo Domian, mich würde brennend interessieren, was in deiner Wasserflasche drin ist. Ist es wirklich nur Wasser? Ja, natürlich ist es nicht Wasser in dieser Flasche. Das bringt mich erstmal so richtig auf Tour. Ist 78%iger Wodka. Ein Schluck reicht, um in gute Stimmung zu geraten für eine Live-Sendung. So, jetzt habe ich hier was ganz Tolles, aber wirklich was ganz, ganz Tolles. Ein Brief aus Köln, da schreibt mir Annegret, lieber Jürgen Domian, du bist der erste und einzige Fernsehmensch und wirst es wahrscheinlich auch bleiben, dem ich schreibe. Und dafür gibt es einen guten Grund. Meine Tante, jetzt passt auf, meine Tante ist fast 91 Jahre alt und hört fast jede Nacht deine Sendung mehr, als dass sie sie sieht, weil sie fast blind ist. Ihren Ausgleich findet sie in ihrem wachen Verstand, der es mit jedem Jüngeren aufnehmen kann. Sie wollte dir gerne zu deinem Geburtstag am 21. Dezember mit einem Gedicht eine Freude machen. Wegen ihrer Sehschwäche hat sie sich nicht getraut, es mit der Hand zu schreiben. Deshalb hat sie mir das Gedicht diktiert. Ihren vollen Namen darf ich dir nicht verraten, weil sie sich sonst vor ihren Kindern schämen würde. So, und jetzt habe ich dieses Gedicht hier. Liebe 91-jährige Zuschauerin bzw. Zuhörerin hier in Köln. Ich würde dich jetzt gerne mit Namen ansprechen, aber es geht ja nicht. Ich habe mich wirklich bombig über dieses Gedicht gefreut und möchte etwas daraus vorlesen. Ich kann es nicht ganz vorlesen, weil es sonst zu lang ist für die Sendung, aber ich habe mir so drei nette Sachen hier rausgestrichen und das möchte ich jetzt gerne vortragen. Also, die Autorin dieser Zeilen, die ich jetzt vorlese, ist 91 Jahre alt. Es geht los. stellt nachts um eins man den Fernseher an, erscheint auf dem Bildschirm ein netter Mann. Er ist weit und breit im ganzen Land als Jürgen Domian bekannt. Und Junge und Alte, die Probleme quälen, können nun seine Nummer wählen und ihm all ihre Sorgen erzählen. Deine Sendung, Domian, ist mega toll. Von ihr sind alle des Lobes voll. Wir hoffen, dich noch lang auf dem Bildschirm zu sehen, denn ohne dich wäre Fernsehen nur halb so schön. Und nun sei bedankt, du guter Schwan, du bist und bleibst unser Domian. Ist das nicht wunderbar? 91 Jahre alt, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, dass du uns noch ganz lange treu bleibst und diese Sendung verfolgen wirst. Schöne Grüße in eine Stube hier irgendwo nach Köln. Schöne Weihnachten und auch einen guten Rutsch dann ins neue Jahr. Sehr gefreut. Dann haben wir nochmal das Thema Sex. Jetzt ein bisschen lustiger als gerade thematisiert. Wir hatten ja letzte Woche wirklich das Thema, woran denkt ihr beim Sex? Nicht letzte Woche, am Montag war das. Und da kamen ja auch eher so die skurrilen Sachen zu Worte. Und hier schreibt mir, kann ich nicht lesen, Ebern oder so ähnlich. Hallo Domian und Team, woran denkt eine Hure, eine Schülerin und eine Hausfrau beim Sex? Also die Antwort lautet, die Hure denkt, Doppelpunkt, hoffentlich ist der Alte bald fertig und rückt die Kohle raus. Die Schülerin denkt, oh Gott, hoffentlich machen wir alles richtig und ich werde nicht schwanger. Und böse, böse, böse. Die Hausfrau denkt, meine Güte, ist die Decke vergilbt, die müsste bald gestrichen werden. Ja, ja, ja, so ein Humor haben meine Zuschauer, ein Teil meiner Zuschauer. Nichts für ungut, ihr lieben Hausfrauen. Ich weiß, was für eine wichtige Arbeit das ist. Tommy ist jetzt dran. Tommy ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dein Thema, Tommy. Guck nochmal, der Tommy aus Berlin. Du bist ja... Wir haben vor drei, vier Wochen... Ah, guck mal, die Handbewegung. Ich weiß die es. Ich weiß Bescheid, ja. Was ist denn dein Thema heute? Ja, nee, ist immer noch dasselbe Thema. Ich werde mal den Fernseher ein bisschen leiser machen, das überschaltet. Bitte, ja, genau. Hm. Ich mag das nicht mehr selbst. Hm. So, folgendes. Also, das geht um den Fußfetisch, wo wir uns mal beide unterhalten hatten. Ja, genau. So. Ja, jetzt habe ich vor gut 14 Tagen, Dienstag, Mittwoch, zwei Tage hintereinander, bin ich mit meinem Kumpel auf die Idee gekommen, wir gehen mal in den Club. In den Club? Auf Deutsch, Puff. Ja. Ab nach Polen. Ja. Ja, da hat ja in Deutschland, ich habe ja nun etliche Dinger schon erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir beide, oder fahren beide nach Frankfurt oder nach Lübice. Ja. So, und dann hat sich das so ergeben, ich sage, ich träume nur noch von der Frau. Eine Bildhübsche, mein Kumpel hat immer gesagt, die sieht aus wie Claudia Schiffer, die hat ein Striptease vom Feinsten hingelegt und hat mir so überlegt, Mensch, die müsstest du mal in eine Kiste kriegen. Ich meine jetzt nicht so vom Sexuellen, also jetzt hier hintereinander weg, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Sondern, also ihr habt erst so eine Show von ihr gesehen. Ich hab die Show gesehen, die hat an so ein Ding da gestanden, ja, wie heißt das hier, an so ein... Table Dance. Genau, ne? Nennt genau. Man das. Und, also und Tanz auf die Tisch. So langsam, und hat sich dann so langsam ausgezogen. Mhm. Ich habe gedacht, ich werde nicht wieder. Mhm. Also, da habe ich mir so gedacht, mit dir müsstest du einmal aufs Zimmer gehen. Und es ist soweit gekommen. Ich komme von der Frau nicht mehr weg. Sag mal, und das schaffst du. Halt. War das denn so einfach, dann mit ihr aufs Zimmer gehen zu können? Normalerweise tanzen die Mädels doch nur da und man kann an die nicht ran. Nein, pass auf. Diese Mädel ist aus der Ukraine. Mhm. Ja, und diese Mädel hat mich die ganze Zeit vorher schon angemacht. Also jetzt vom Blickkontakt. Also. Angemacht und ich hatte vorher schon eine andere Braut gehabt, mit der ich schon mal aufs Zimmer war. Ein Kind von Traurigkeit, ich nehme auch zwei oder drei, wenn es drauf ankommt. Wie, du warst ja an demselben Abend schon mit einer anderen auf dem Zimmer gewesen? Ja, genau. Ja. Ein scharfer Tommy. Na, das hat mit dem scharfen Tommy nichts zu tun. Ich meine, ich liebe ja nun mal die sogenannten, was heißt sogenannten, ich liebe nun mal Füße. Ja, genau, da haben wir lange drüber gesprochen. Sie hat aber so eine Schuhe angehabt, wo ich die Füße nicht sehen kann. Ich meine, von der Proportion her war es eine bildhübsche Frau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die aus dem na, ob das Ukrainer sind, ob das Ungarn sind, mhm, oder egal, das sind alles Tschechen, das sind alle bildhübsche Frauen. Mhm. Da kommen die, ich habe auch ja keine Lust mehr auf Deutsche, ich habe keine Lust mehr. Also ihr wart dann, du hast sie dann, hast dann mit ihr geschlafen und das war ein bombiges Erlebnis. Ja, na, ich will nicht sagen, direkt geschlafen, mhm, es ist ja nicht direkt zum Sex ist es ja nicht gekommen. Also mhm, ich stehe ja mehr oder weniger, na, da kam der Alkohol auch noch ein bisschen mhm dazu, muss ich mhm dazu sagen. Dann mein Kumpel und ich haben ja an den Abend, wir waren ja 18 Stunden in dem Club. Ihr wart 18 Stunden? 18 Stunden, wir durften sie ja noch da übernachten. Aha. Ja, halt, und jetzt bist du richtig verliebt in dieses Mädchen, das so hübsch ist wie ja, Claudia Schiffer. Ja, Jung, ich muss dazu sagen, ich habe sie ja auch noch am nächsten Tag angerufen. Ja. Wie ist es denn jetzt? Lad sie doch mal nach Berlin ein. Das darf sie nicht. Das geht doch um Visum. So, sie darf so nicht in Deutschland einkehren. So, jetzt haben wir aber ein großes Problem. Du hast eine Claudia Schiffer kennengelernt. Da muss ich mir nochmal mit meinem Kumpel, weil ich ja finanziell nicht so in der Lage mhm bin wie er, muss ich nochmal hin. Da hinfahren. Also komm, ich finde das sehr schön, dass du uns so auf dem Laufenden hältst, was für tolle Sachen du so erlebst. Wir haben uns damals ja schon sehr nett unterhalten. Ja. Jetzt fährst du mal nochmal nach Polen und wir verbleiben so, dass du mich dann nochmal anrufst und erzählst uns weiter, wie die Geschichte sich entwickelt. Wir sind natürlich alle brennend interessiert. Okay? Gut, alles klar. Mal. Schöne Grüße nach Berlin. Jo, danke. Tschüss. Tommy. Tommy aus Berlin. Jetzt kommt Sabine, 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabine ist ganz still. Ja, hallo? Ja, Sabine, ich höre dich. Ja. Was ist dein Thema? Ja, es geht um Folgendes. Ich stecke seit 2 Jahren in einer Beziehung, also normal, Hetero-Beziehung. Mhm. Und ich habe vor ca. 4 Wochen festgestellt, dass ich mich in meine Freundin verliebt habe. Vor 4 Wochen erst? Ja. Zum ersten Mal vor 4 Wochen lesbische Gefühle empfunden. Genau. Vorher noch gar nichts? Nein, noch nie. Auch nicht in wilden, orgiastischen Träumen? Überhaupt nicht. Habe ich noch nie dran gehabt, ganz im Gegenteil. Also wenn ich mich mit irgendjemandem mal unterhalten habe und es hieß dann, oh, hättest du Interesse, war ich immer so diejenige, die gesagt hat, nee, um Gottes Willen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Fandst du eher eklig? Ja, mhm, eher eine Abneigung gegenüber. So, jetzt hast du dich, ist das eine langjährige Freundin? Es ist eine, die ich 6 Jahre lang schon kenne. Das ist eine lange Zeit? Ja. Und gut auch kennst? Sehr gut mhm kenne, ja. Was ist dann jetzt vor 4 Wochen da passiert? Ja, im Prinzip eigentlich so wie normal auch. Wenn wir uns begrüßen, umarmen wir uns, ein Küsschen auf den Mund und das war's eigentlich. Und ja, vor 4 Wochen ungefähr war es dann so, wo ich plötzlich so Kribbeln im Bauch bekommen habe. Mir wurde warm und da habe ich gedacht, oh, was passiert jetzt? Ja, wie soll ich es? Einfach so aus heiterem Himmel. Ja, so aus ja, einfach mhm so. Es ist nichts vorgefallen. Sie nein, überhaupt nichts. Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist gar nichts vorgefallen, aber es ist eben einfach passiert. Und ich merke, es wird immer stärker. Ich suche ja Gründe, eben mich von meinem Partner so zu lösen, um zu ihr hinzukommen. Mhm. Und wir haben uns vorher so 2-3 Mal täglich gesehen. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt sehen wir uns wirklich regelmäßig, jeden mhm Tag, mhm, eben unter irgendeinem Vorwand. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und ich sag jetzt mal so, nur aufgrund dieses zarten, entstehenden Gefühles seit 4 Wochen, bist du jetzt schon auf Abkehrkurs von deinem Partner? Wenn ich ehrlich bin, ja. Mhm. Weiß die Freundin von deinen Gefühlen? Nein. Gar nichts? Nein, mhm, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich es ihr sagen soll, mhm, und habe auch, muss ich sagen, Angst vor ihrer Reaktion. Mhm. Welche Gefühle, wenn du ganz ehrlich jetzt bist, zu mir auch, welche Sehnsüchte hast du denn in Bezug auf diese Frau? Von ihr umarmt zu werden, mit ihr kuscheln und jetzt kommen dann meine Träume mit ins Spiel, mhm, ne? Von ihr gestreichelt zu werden am Körper. Also auch sexuelle Wünsche? Ja. Mhm. Auch so weit, dass du, also vielleicht so weit, dass du mit ihr eine Beziehung haben würdest wollen? Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, mhm, ja. Das ist sicher alles sehr ernst zu nehmen und auch erstaunlich, wenn das so plötzlich da ist und dann so intensiv. Ja. Dennoch finde ich, dass man das schon ein bisschen sich entwickeln lassen sollte. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Freund, zu deiner Beziehung? Also es war eigentlich immer soweit in Ordnung, für mich in Ordnung. Na, das klingt nicht so dolle. Ja, es ist jetzt eben, weil das Gefühl eben für meine Freundin übertrifft alles. Na gut, aber bis vor 4 Wochen? War es also super. Super? Super, ja. also kann ich nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie Ärger hatten oder sowas, das überhaupt nicht. Mhm. Ich musste sagen, er hat auch angefangen mit Nachtschicht machen. Mhm. Es kam dann wohl auch so die Einsamkeit. Meine Freundin ist auch, die ist eben verheiratet und ihr Mann macht auch Nachtschicht und wir haben dann auch immer telefoniert. Mhm. Und ja, irgendwie hat sich's dann... Ja, hast du ihm da was von erzählt? Nein, noch nichts. Mhm. Mhm. Wie würdest du jetzt im Moment das Gefühl zu ihm beschreiben? Sehr, sehr guter Freund. Mhm. Hast du Lust, noch mit ihm zu schlafen? Also in den letzten 4 Wochen ist da nichts mehr gelaufen. Nein, habe ich auch abgeblockt. Mhm. Ich glaube, der ganz große nächste Schritt, Sabine, muss sein, dass du dich deiner Freundin offenbarst. Mhm. Tja, aber du kannst es überhaupt nicht einschätzen, wie sie reagiert, ne? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und da habe ich auch Angst vor, weil ich habe dann Angst, unsere Freundschaft eventuell dadurch zu verlieren. Mhm. Aber ich glaube, dass... so wie das jetzt schon sich entwickelt hat, zugespitzt hat, auch in dir emotional, dass da gar kein Weg dran vorbeiführt, dieses zu thematisieren, zu äußern. Mhm. Weil es wird immer schlimmer und immer stärker werden. Irgendwann bricht es sowieso aus dir heraus. Ja. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Entweder, was ein Wunder wäre, was ich dir nur wünschen könnte, wäre, dass sie auch so empfindet. Was vermutest du, könnte es sein? Aber nach 6 Jahren hat man ja so ein festes Ritual auch in Beziehungen, in Freundschaften. Ja. Also es wäre schon ein großes Wunder, wenn das bei ihr nun plötzlich auch so wäre. Hm. Deutet denn... Sie hat ja auch noch nie was geäußert oder so in dieser Hinsicht. Gar nichts. Das deutet auch nichts darauf hin. Nein. Mhm. Gut, aber vielleicht kann deine Offenbarung auch irgendetwas in ihr auslösen. Könnte ja sein, weiß man nicht. Und wenn du zu ihr eine weitere Freundschaft imstande bist auszuüben, auch wenn es keine Beziehung wird und keine Sexualität, dann müsste diese Freundschaft das auch aushalten können. Hm. Insofern finde ich, dass du unbedingt mit ihr darüber reden musst. Unbedingt. Hm. Ja, magst du recht. Es ist auch noch, vielleicht erscheinen dir dann die Dinge auch noch wieder in einem anderen Licht, wenn du ihre Reaktion hörst und... So mit dir ganz alleine kannst du damit nicht bleiben. Hm. Okay. Mal, hast du Sorge, dass sie entsetzt ist und dich verstößt? Ja. Ehrlich? Das glaube ich nicht. Aber wenn es eine gute, wirklich gute Freundin ist? Ja, aber es ist eben so, ich weiß nicht, ob sie eventuell auch solche Neigungen haben könnte oder nicht. Hm. Vielleicht ist sie auch eben entsetzt, wenn sie erfährt, dass ich mehr von ihr möchte oder wesentlich mehr für sie empfinde. Also es ist eine große Freundschaft, die ihr beide habt. Ja. Bislang. Ja. Dann ist man verpflichtet dazu, so etwas zu sagen, finde ich. Hm. Und es ist für dich auch wichtig, damit du wieder anders, damit du auch freier atmen kannst. Du bist ja erdrückt. Ja. Du kannst, die Beziehung mit deinem Freund funktioniert nicht. Das ist im Moment liegt quasi auf Eis. Da kannst du dich nicht richtig äußern. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Ja, es belastet mich eben, ne? Red mit ihr. Hm. Such dir eine gute Situation aus und red mit ihr. Ja. Viel Glück. Gut, danke. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss, Sabine. Tschüss. Herr Rüdiger, 34. Guten Morgen. Ja. Hallo, Domian. Ja, Rüdiger, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe ein Thema und zwar bin ich, wie gesagt, 34, habe einen 5-jährigen Sohn. Mhm. Der hat das Down-Syndrom, ist also behindert. Mhm. Und bin vor ungefähr 15 Monaten von meiner Frau, auf Deutsch gesagt, vor der Tür gesetzt worden. Mhm. Sie hat mich also vor die Entscheidung gestellt, das Kind ins Heim zu stecken oder eben mit dem Kind auszuziehen. Ach, das Kind ist bei dir im Moment? Bei mir, ja. Beschreib dir nochmal genau die Behinderung, die es hat. Down-Syndrom, also ist, früher hieß es Mongolismus, da konnte man sich mehr drunter vorstellen, also körperlich und geistig behindert. Mhm. Ist wie gesagt jetzt 5 Jahre geworden im September und hat gerade ein Gewicht von 9 bis 10 Kilogramm. Mhm. Von 9 bis 10 Kilogramm? Ja. Mhm. Es hat diese Frau, ich sage es mal ganz despektierlich, diese Frau hat euch vor die Tür gesetzt? Ja, also am Anfang war es so, sie sagte mir also, sie wird da nicht mehr mit fertig und könnte das nicht. Nach 5 Jahren? Ja, ganz genau. Was ist denn das für eine Mutter? Ja, das sagen sie alle, also jeder, der mich kennt eigentlich, oder der das Problem jetzt mitbekommen hat, die können das also alle nicht begreifen. Ich bin wohl später dahinter gekommen, dass sie wohl einen anderen Mann kennengelernt hatte in unserer Beziehung. Und das, sag ich mal, auch ein Grund bestimmt war, der dazu geführt hat, mich so vor die Wahl zu stellen, entweder oder. Für mich gab es da eigentlich keine Wahl. Das verstehe ich alles nicht. Wenn sie dich rausgeschmissen hätte, okay, das ist schmerzhaft für dich, wenn sie einen neuen Mann hat, aber dass sie mit ihrem Kind so umgeht. Ja, sie hat also auch alles abgelehnt. Ich habe also das Erbrecht komplett für ihn. Mhm. Ich habe ja auch angeboten, das Kind immer zu sehen, wenn sie Lust hat. Will sie auch nicht? Möchte sie nicht. Sie hat zwar erst gesagt, sie will, aber dann, sagen wir mal, jetzt seit den 15 Monaten hat sie sich dreimal bei mir gemeldet. Und es besteht also überhaupt kein Interesse daran. Ich meine, mittlerweile bin ich natürlich auch so, dass ich sage, ich will von der Frau nichts wissen. Sag mal, wie war denn das dann überhaupt, dann die 5 Jahre? Gab es da auch Anzeichen, dass sie sich schon so distanzierte von dem Kind? Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich muss aber dabei sagen, dass ich mich versucht habe, also immer viel um das Kind zu kümmern. Ich bin zwar auch berufstätig voll, auch jetzt noch, aber ich habe immer versucht, Arbeit auch eben auch abzunehmen, auch wenn ich zu Hause war. Ich habe sie also auch rausgehen lassen mit Arbeitskollegen von ihr, damit sie auch mal unter Leute kommt, was jetzt hast du über dem Kind war. Wie hat sie denn damals reagiert, als das Kind geboren war und die Diagnose feststand? War ziemlich, sag ich mal, am Boden, aber das waren wir beide. Erstens konnten wir uns nichts darunter vorstellen. Und ich sag mal, man wächst damit auf. Ist vielleicht besser so, damit konfrontiert zu werden, als ein gesundes Kind zu haben und dann nach 5, 6 Jahren durch einen Unfall irgendwie. Ich meine, man ist da reingewachsen. Gab es dann schon so in deiner Erinnerung auch mal liebevolle Szenen zwischen ihr und dem Kind, dass sie sich dem Kind sehr, sehr liebevoll gegenüber verhalten hat? Eigentlich selten. Also das deutet dann ja schon alles darauf hin, dass sie das Kind nie wirklich akzeptiert hat. Ne? Ja, ist richtig. Nur was eben so wehtut, das ist, im Moment geht es ihm auch wirklich nicht so gut, der war öfter im Krankenhaus, kann also auch nicht abführen. Das muss dann immer per Einläufe erledigt werden. Und was mir so wehtut, dass man sich so irgendwie aus dem Staub macht, vor der Verantwortung. Man lässt den anderen damit sitzen. Ja, meistens sind es ja die Frauen, die auf Deutsch gesagt werden. Aber für mich käme das nie in Frage, das Kind abzugeben. Du bist alleinerziehender Vater jetzt, ne? Ja. Wie kriegst du das auf die Reihe? Ja, voll beschäftigt. Ich sag mal so, tagsüber bin ich arbeiten, dann ist er im Kindergarten. Und sollte sich dann mit meiner Arbeit überschneiden, weil ich auch Schichtdienst mache. Dann ist seine Patentante da, die auf ihn aufpasst. Gott sei Dank habe ich die. Die kennen ihn auch von Geburt an, was auch wichtig ist, weil er nicht zu jedem irgendwie eine Beziehung aufbaut. Ne? Also ist das schon sehr wählerisch, sag ich mal, aufgrund eben den ganzen, was er schon mitgemacht hat. Aber das ist irgendwie, deswegen habe ich auch eigentlich jetzt angerufen, weil ich, für mich ist das irgendwie auch nicht so einfach. Man hat ja irgendwie nichts mehr vom Leben. Hast du so Kontakte? Es gibt ja überall so Gruppen von alleinerziehenden Vätern, die sich auch so treffen, mal Erfahrungsaustausch machen, sich vielleicht ein bisschen helfen gegenseitig. Hast du da Kontakte? Nee, eigentlich nicht. Wäre vielleicht eine Idee, ne? Mal so eine Selbsthilfegruppe zu suchen in deiner Gegend. Ja, sicher. Nur wie? Das ist, ich habe es schon mal probiert, aber ich habe eigentlich bis jetzt auch noch nichts Richtiges gefunden. Können wir dir vielleicht auch gleich helfen? Ja, super. Dann müssten wir dich nach 2 nochmal zurückrufen, weil gleich die Elke Lunaiske, meine Psychologin, hier in die Sendung kommt und sich ein bisschen hier mit mir unterhält. Wenn wir dich nach 2 nochmal anrufen könnten, würden wir das gerne machen. Ja, natürlich. Kein Problem. Du hast überhaupt gar keine Freizeit wahrscheinlich mehr, ne? Selten. Wenn ich wirklich frei habe, eben mein Wochenende habe, sozusagen, dann möchte ich natürlich auch mit dem Kind zusammen sein. Dann gebe ich es nicht auch noch wieder für die Zeit dann praktisch ab. Wie haben sich denn so Oma und Opa, also die Seite von der Mutter, die Eltern, verhalten, nachdem sie jetzt gesagt hat? Ja, das ist eigentlich auch was mich unheimlich enttäuscht hat. Ich hatte immer ein super Verhältnis zu meinen Schwiegereltern. Und seit ich dort ausgezogen bin, haben die sich nicht mehr bei mir gemeldet. Die kümmern sich auch nicht um das Kind. Gar nicht. Was sind das nur für Menschen? Das verstehe ich. Ich bin daraufhin, habe mal den Kontakt gesucht, bin hingefahren öfter. Hab die auch ganz klar darauf angesprochen, warum, wieso. Ich meine, wenn eine Beziehung vielleicht mal kaputt geht, da sind immer meistens beide an Schuld. Und da habe ich ja auch Verständnis für, wenn sie sich bei mir nicht melden. Aber ich habe immer gesagt, ihr seid die Großeltern. Natürlich. Und natürlich. Ein Kind, das hatte ich 5 Jahre ja auch mitbekommen. Und ich finde es einfach schade, wenn man sich nicht meldet. Und willst du denn jetzt irgendwie nochmal aktiv werden und nochmal auf die Frau, auf deine ehemalige Frau zugehen? Oder belässt es jetzt dabei? Ich belasse es dabei. Würde ich auch machen. Sie hat sich so mies verhalten. Wenn, dann muss jetzt ein Schritt von ihr ausgehen. Auch nicht mehr. Also bin ich irgendwie, weiß ich nicht, weil sie immer gesagt hätte, früher schon mal, ach, vielleicht wird das ja nochmal wieder was mit uns, aber mit dem Kind dann nicht. Und das ist irgendwie was, wo man nichts drauf aufbauen kann. Nee, das ist auch sehr. Wer mich jetzt nicht nehmen möchte, auf Deutsch gesagt, der... Ja, und wer das Kind nicht akzeptiert, der hat dich dann auch nicht verstanden. Genau, ja. Also lieber Rüdiger, Respekt für das, was du tust. Und weine dieser Frau keine Tränen nach. Es ist ein mieser Mensch, so wie mir das jetzt scheint, wie du es beschrieben hast. Zieh deine Sache gut durch und wir rufen dich nachher nochmal an wegen der Selbsthilfegruppe. Vielleicht können wir dir helfen. Das wäre lieb. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Rüdiger. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe es vorhin schon angekündigt. Es gab immer wieder so den Wunsch von euch, von dem Publikum, da wurde gesagt, zeigt uns doch mal ein paar von deinen Leuten, Domia, wer im Hintergrund arbeitet. Besonders die Psychologen, weil die auch hohe Verantwortung tragen. Und eine Psychologin ist euch ja auch vom Namen ein Begriff, Elke, aber wir haben mehrere Elken hier, die hier arbeiten. Das ist Elke Donalske. Und Elke Donalske ist heute Abend hier und sie bitte ich jetzt mal hier ins Studio, damit ihr sie auch mal kennenlernt. Wir reden immer so viel über Elke. Hallo Elke. Nehmen wir hier Platz und den Kopfhörer da vorne. Und ich schalte mir das Mikrofon ein. Rückt mal ganz nah an mich heran. Das letzte Mal saß hier Stefan Raab, jetzt ist es Elke Donalski. So, hallo, ja. Es geht ein Raunen durch die Masse, weil alle dachten, ich wäre blond. Elke, erzähl den Leuten doch mal, was während einer solchen Sendung, die wir hier allnächtlich veranstalten, so im Hintergrund bei euch, bei den Psychologen, so abgeht und passiert. Also jetzt kann ich zum Beispiel von heute erzählen, da habe ich leider deine Sendung überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit telefoniert habe mit anderen Leuten, die direkt zu uns wollten. Das passiert häufig. Häufig passiert auch, dass wir die Stunde, die ganze Sendung verfolgen können, weil wir dann eben nicht so gefragt sind. Und wenn wir die Leute von dir kriegen, dann versuchen wir die eben mit Adressen zu versorgen, denn therapeutisch wirksam werden wir ja bekannterweise nicht, sondern versuchen wir zu vermitteln. Also, man kann ja Mikro was hören, das ist schon recht hoch, das ist okay so. Man kann ja sagen, dass ihr eigentlich so erste Hilfe leistet, ne? Für die erste Not da seid. Ihr könnt ja nicht therapeutisch arbeiten. Genau, also wir haben eigentlich so zwei Aufgaben. Zum einen ist es die Aufgabe, den Leuten klarzumachen, dass sie Hilfe brauchen und dass sie diese Hilfe nicht, also dass sie die auch in Anspruch nehmen dürfen. Zum Beispiel jetzt gerade den Rüdiger, den ich dran hatte, hast du vielleicht noch mitbekommen, der sucht jetzt dringend eine Selbsthilfegruppe für alleinerziehende Väter. Ja, genau. Das können wir bieten, ne? Weil wir, ihr habt ja so riesen Unterlagen da mit allen möglichen Institutionen, psychosomatische Kliniken, Selbsthilfegruppen, wo die Leute sich hin. Ja, also wir haben ein Sammelsurium von Beratungsadressen. Wir sammeln ständig alles so zusammen, was wir so finden. Und versuchen einmal den Leuten den Weg dorthin zu erklären. Eben war auch die Frage der Matthias, der bei dir drin war, der fragte zum Beispiel, ja, was kostet das denn? Ich kann mir das ja nicht leisten, kann ich da erstmal so hingehen? Und da gibt es eben die verschiedenen Wege, das über die Kasse zu bekommen oder an eine normale Beratungsstelle zu gehen und das umsonst zu kriegen. Also wie man so eine Therapie einfädelt. Ne? Bleibt ihr denn auch an dem einen oder anderen Fall dann noch dran für längere Zeit? In der Regel nicht. Dazu haben wir, glaube ich, zu viele Fälle. Das ist nicht machbar. Wir haben aber in Einzelfällen die Verabredung, dass die Leute sich nochmal bei uns melden, was wir immer gut finden, dass sie sich nochmal melden, wenn irgendwas gut geklappt hat oder auch nicht gut geklappt hat, damit wir einfach noch eine Rückmeldung haben, ob wir gut arbeiten oder nicht. Also ich muss auch nochmal unterstreichen, dass auch für euch nochmal so als Information, dass man eine solche Sendung, wie wir sie hier allnächtlich machen, könnten wir nicht machen, das wäre nicht zu verantworten, ohne die Mitarbeit von ausgebildeten Diplompsychologen. Ihr helft ja auch Leuten, die gar nicht auf den Sender kommen, die bei meinen Telefonrechercheuren anrufen, sehr verzweifelt sind und dann... Ich weiß es auch nicht, warum es so ist. Es gibt so viele Anlaufstellen für Leute, aber du bist offensichtlich in der Nacht ein Sympathieträger und die denken immer, wenn du nicht bist, sind es wir vielleicht auch. Und versuchen dann eher bei uns, ich weiß es nicht, aber es ist offensichtlich so. Erzähl doch noch den Leuten, was du sonst so in deinem Leben machst. Du bist also vom Beruf Diplompsychologe, wo arbeitest du? Also ich arbeite tagsüber in der Beratungsstelle und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns diesen Job hier zu fünf teilen. Wir sind also fünf Kollegen. Wir haben alle tagsüber eine andere oder eine Haupttätigkeit in verschiedenen Einrichtungen. Also ich arbeite in der Beratungsstelle und ja, gut, dann habe ich noch eine Tochter. Deswegen geht das auch nicht, dass ihr jede Nacht hier seid, sondern euch das dann abwechselt. Würde mich an den Rand des Abgrunds bringen. Ja, ja. Hast du eigentlich sicher, seitdem es die Sendung gibt, zusammen, du warst ganz am Anfang mit dem Team dabei. Ab der ersten Woche. Ab der ersten Woche, ganz genau. Hättest du das so eingeschätzt, dass eine so große Nachfrage in tiefer Nacht nach Hilfe besteht? Nee, ich habe gedacht, ich sitze da rum und verdiene locker mein Geld. Ja. Wobei man sagen muss, es gibt auch Gott sei Dank manchmal Nächte, wo die Psychologen nicht so sehr ran müssen. Ne? Ja, aber es gibt auch Nächte, da sitzen wir bis 3. Ja, ja oder noch oder länger. Ne? Oder noch kann länger. Auch passieren. Ja. Mhm. Es gibt auch Nächte, wo gar nichts dann passiert. Mhm. Stichwort Stefan Raab. Als Stefan Raab hier war, musste kein Psychologe irgendwelche Hilfe leisten. Das ging dann auch so alles ganz gut. Genau. So, schön, dass du hier reingekommen bist. Ich hoffe, dass ihr euch auch freut, sie mal kennengelernt zu haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Das ist dann übrigens die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause. Dann gehen wir erstmal 3 Wochen schön in die Weihnachtsferien. Bis morgen, mach's gut, bye bye. Tschüss.